You were mentioning before that, in your opinion, journalism is being hijacked by political correctness. Can you explain what you meant? Und haben herausgefunden, dass so soziale Gerechtigkeitsthemen besonders gut funktionieren, also auch Sachen, worüber man sich aufregen kann. We haven't really given people the best obtainable version of the truth, which we promised. We haven't really done that. We have given them the part of the truth that we thought either would sell, that we would create click, create a lot of viewers. Wir reden über Z, ein Jahr macht ihr Z, für wen macht ihr das eigentlich? Und dann schauen wir natürlich, welche Themen haben gut funktioniert und versuchen dann daraufhin weiter aufzubauen mit den nächsten Themen, die wir machen. Oder welche Formate haben besonders gut geklickt und warum haben die dann vielleicht besonders gut geklickt? Eine gute politische Geschichte bei Z, wie gut klickt die, wenn wir über Erfolg reden? Also, eine gute politische Geschichte geht dann schon über die 100.000. Or what we as persons and organizations as an elite. Weiter studieren oder mache ich vielleicht ein Jahr Work and Travel oder baue ich jetzt ein Haus? Think is best for society, for the direction we want the society to take part in. Was wir machen ist, wenn es eine feministische Hip-Hop-Rap-Crew aus Berlin gibt, die so ein bisschen mit dem Sexismus der Männer spielt, das machen wir dann wieder und das passt dann auch wieder zu Bento. Es ist tatsächlich viele feministische Inhalte, LGBT-Inhalte, Politik-Inhalte, viele Reiseinhalte und wir sagen immer so Selbstfindungsgeschichten. So journalism has been hijacked by people who care more about bottom line than byline and care more about numbers, that they care about impact and the meaning of what we're doing and why we're here. It has been hijacked by activists disguised as reporters who were not going into this business of journalism because they wanted to help people form their own opinion about important matters in society, but who really try to persuade people, to manipulate people to feel the same thing about the world as they do, which is not journalism, it is politics. And then it has been hijacked by the political correct. Wir schreiben nicht Politik drüber, sondern bei uns läuft das eher so unter dem Thema Gerechtigkeit. Gerechtigkeit als politische Kategorie. Beispiel Burka. Auch Funk will Politisches vermitteln. Auf der Tagung Formate des Politischen erklärt eine Macherin, wie das ohne klassischen Kanal gehen soll. Vor ein paar Wochen dieses Interview mit einem identitären Rapper hatten, dass dann eben viele Leute das geteilt haben, weil sie eben diese Konfrontation spannend fanden und auch um da so ein bisschen Position selber zu beziehen, dadurch, dass sie das teilen. So a lot of media have ignored problems with one of the biggest issues facing our continent for the last 25, 30 years. Which is immigration, people coming from different cultures should living here. Also zum Beispiel auch die Flüchtlingskrise oder die Flüchtlingsfrage haben wir ganz intensiv begleitet, viele Geschichten gemacht mit Geflüchteten zusammen, mit Menschen zusammen, die helfen. See the world with both eyes. And for me, that is the crucial thing for journalism in order to restore credibility. Alle reden irgendwie drüber und dann fragen wir uns so, was fragen wir uns jetzt eigentlich? We are here to see the world with both eyes. Not only to see the world with the eye that we have chosen to see it with. Wie ist die Gewichtung zwischen Politik vermitteln wollen und Lesergewinn für den Verlag? Also wir wollen Leser für Bento oder Nutzer für Bento gewinnen und machen eine Mischung. Wir fragen uns ja eben auch selber und auch in Gesprächen mit Leuten aus der Zielgruppe, was interessiert uns? Wie würden wir es gerne selber aufbereitet sehen? Ganz detailliert aufgeschrieben, mit wem er spricht, wo er hingeht. Wir probiert jemanden zu finden, der eine Burka trägt. Wir selber tauchen hier jeden Morgen in der Redaktion auf, weil wir Journalismus machen wollen. Politik ist ein großer Teil davon. In doing so, we reduce ourselves from being journalists to be activists or politicians, and we are not. And it hurts our credibility. Die Debatte geht daran vorbei, worum es eigentlich geht. Da reden Leute über andere Menschen und haben gar nicht mit denen geredet und wissen gar nicht, worum es eigentlich geht. But we shouldn't use our power to use our own political viewpoints to filter the world for people. That is activism. Or that is political correctness, or that is politics. journalism is something different and actually much more important for society. Wie verspielt, wie albern, vielleicht auch wie boulevardesk muss letztlich Politik aufbereitet sein, damit die Zielgruppe das auch gerne konsumiert? Nicht zu albern auf alle Fälle, weil wir auch am Anfang haben wir sehr viele GIFs rausgeschossen, sag ich mal so. Another thing we try to do now is moving people away, journalists away from Copenhagen. So we also have reporters different places in the country. Because if our view, if our tower is only placed in Copenhagen, we only see big city problems, big city things and big city views of the world. Berlin Mitte. In sicherer Entfernung zum Mutterhaus wird hier Z produziert. Naja, erstmal ist es ganz gut, wenn du dicht dran bist an der Zielgruppe. Hier arbeiten nur junge Leute, die irgendwie auch mit der Zielgruppe verbandelt sind, also da noch mit drin sind oder gerade der erst da erst rausgewachsen sind. A monologue. Our monologue telling people at a certain point, which is Flow, Radio Flow TV, to a real dialogue, where we actually want to hear what they say. But what if we don't like it, what they say? Even if they are politically right wing and are like on the more extreme side of the political spectrum. For me, the limit is whether or not what they do is promoting something illegal. Sie mag Gangster-Rap, Mode, Tattoos, Katzen und das Internet und bestimmte Substanzen. Schlechtes Vorbild, weiß sie selber. Und ich hoffe, wir übertreiben es auch manchmal, denn wir sind ja auch dazu da, mal ein bisschen was auszuprobieren.